72, war eigentlich in einer anderen Situation entstanden, wo so ein Einschnitt stattfand. Das heißt, die erste Verhaftungswelle war im Grunde gelaufen. Das heißt, es saß eine ganze Reihe von Leuten aus der RAF im Knast und es waren einige von Blues eingefahren. Trotzdem konnte man einfach nicht sagen, dass das Konzept sozusagen gescheitert war. Also politisch war das überhaupt noch nicht ausgemacht, also ob das Konzept nun gescheitert ist oder nicht. Und es gab im Grunde zum einen die Notwendigkeit, sich zu überlegen, was machen wir jetzt aus dieser Stagnation, oder dieser vorübergehenden Stagnation oder diesem Einschnitt. Und zum anderen war es auch sozusagen die Zeit zurückzuschauen. Also was können wir aus den Erfahrungen, die bis jetzt auch so lange irgendwie gemacht worden sind, lernen? Es waren im Grunde verschiedene Überlegungen, zentrale Überlegungen, aus denen heraus das ursprüngliche Konzept der RZ gegründet wurde, entwickelt worden ist. Da ist zum einen der Internationalismus, wo die RAF einfach das historische Beispiel gegeben hat, sozusagen das ist das historische Verdienst der RAF, dass sie das praktisch auf die Tagesordnung gesetzt hat. Das zweite ist dann gleichzeitig der Versuch, sich auf eine soziale Realität hier zu beziehen. Und das dritte, was auch ein starkes Motiv gewesen ist, eine Gruppe sozusagen in der Tradition der RAF, aber unabhängig von der RAF zu gründen, war die Erfahrung, dass es eine ganze Reihe von Gefangenen gab. Also die Überlegung, das war eben das dritte wesentliche Moment der Gründung der RZ, war die Überlegung, dass man die Gefangenen rausholen muss, dass die draußen gebraucht werden und dass wir nicht zulassen können, dass der Staat sozusagen diese Auseinandersetzung für sich entscheidet, indem man die Leute einfach alle abgreift. Hier des Konzepts der RZ war auch in der Tat im Unterschied zu dem der RAF, dass es darum ging, dass man nachmachbare Aktionen machen kann, die vermassbar sind, dass es sozusagen aufgenommen wird, dass es, was die RZ, also was die Guerilla als clandestine Gruppen vorstellt, dass das im Grunde was ist, was jeder machen kann. Deswegen gab es in dem ursprünglichen Konzept auch die Aufforderung, schafft zwei, drei, viele revolutionäre Zellen. Dass man sozusagen kein Patent jetzt auf den bewaffneten Kampf hat, und praktisch eine Hierarchie von Aktionsformen schafft, wo man sozusagen die Spitze der Interventionsmethode darstellt, sondern dass es darum geht, möglichst in die soziale Bewegung, das aufmüpfige Potenzial sozusagen sich rein zu diffundieren, dass es eine Massenbewegung gibt, die sich sozusagen überall verbreitet, wo dann auch so eine Vorstellung war, dass es sich vielleicht über so einen Prozess, also befreite Gebiete oder unkontrollierbare Zonen oder staatsfreie Räume auftun, wo man von da aus dann weiter gucken kann, also wo sich das sozusagen zunehmend verbreitern sollte. Das war eine wichtige Strategie und das war auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, zum Beispiel zur RAF. Grundsätzlich wollen wir heute keine Nostalgieveranstaltung machen, sondern wir denken, dass die Geschichte und die Politik der revolutionären Zellen auch heute noch Fragen aufwerfen, die zeitlos sind in gewisser Weise, die sie schon 1978 mal in ihren Fragen an die Linke formuliert haben. Wir kommen auf diese Fragen nachher in der Diskussion zurück, am Abschluss dieser Veranstaltung. Aber ich denke, es ist wichtig, schon vorher klarzumachen, dass das unser Interesse ist und kein Anekdotenabend und auch keine Darstellung von vergangenen Zeiten. Ich denke, wir beide schulden euch auch eine Erklärung, warum gerade wir beide, jemand wie Stefan, der so einer RAF organisiert war, oder ich, der ich in Bewegung 2. Juni organisiert war, eine Veranstaltung zum Thema RZ machen. Dafür möchte ich kurz ausholen. Chile, der Putsch 1973, den haben wir gerade da im Video auch gesehen. Das war für Leute, die Anfang der 70er Jahre angefangen haben, Politik zu machen, ein Schlüsselerlebnis. Und zwar hat es meiner Ansicht nach damals belegt, dass ein friedlicher Weg zum Sozialismus, wie er in Chile angelegt war, nachdem 1970 die Pola Popular, also die Volksfront, legal durch Wahlen an die Macht gekommen war, oder eben gerade nicht an die Macht, sondern an die Regierung gekommen war, dass die Bourgeoisie oder die imperialistischen Mächte, Konzerne wie ITT oder auch die USA, nicht davor zurückschrecken werden, so ein sozialistisches Experiment durch Waffengewalt zu beseitigen. Das war für mich damals ein wichtiger Punkt, auch für andere, zu sagen, dass, wenn wir hier sozialistische Ziele verfolgen, wir uns von Anfang an um die Bewaffnung und um die Notwehr und die Gegenwehr gegen solche konterrevolutionären Strategien kümmern müssen. Das heißt, die Frage des bewaffneten Kampfes oder seiner Organisierung rückte damals für uns ziemlich weit nach vorne. Chile, der Kampf geht weiter, war damals eine ganz wesentliche Parole. Und die RZ haben ja auch zu dem Thema damals ihre ersten Aktionen in Nürnberg und in Berlin gemacht. Ich habe dann Mitte der 70er Jahre Kontakt zur Bewegung 2. Juni bekommen, habe den Kontakt auch selbst gesucht, war von 1976 bis 1978 illegal, bin 1978 verhaftet worden und dann, wie gesagt, bis 1993 im Knast. 1978, als ich da eingefahren bin, hatte ich bereits Ermittlungsverfahren wegen Aktionen der revolutionären Zellen. Dieses Ermittlungsverfahren ist dann eingestellt worden, da ich wegen der Aktionen der Bewegung 2. Juni ohnehin schon 15 Jahre Knast zu erwarten hatte. Da wollte man sich nicht ohne Not noch einen neuen Prozess machen oder mir. Ich habe Gerd Albatus auch persönlich gekannt, wie auch Enno Schwall, die mich beide im Knast besucht haben. Und als Stefan und ich 1983 in zwei verschiedenen Hochsicherheitstrakten Aktionen gegen Zwangsarbeit und Hochsicherheitstrakte gemacht haben, haben revolutionäre Zellen draußen zur Unterstützung einen Bombenanschlag gemacht oder zwei. Und sie haben damals auch in der Erklärung geschrieben, 1983, unser Anschlag auf das Gebäude des Justizvollzugsamtes sollte nicht so missverstanden werden, dass nicht auch die Verantwortlichen für die kleinen und großen Schikanen bekannt wären. Das gilt in besonderem Maße für unseren Genossen Klaus Fiehmann. Ich war den revolutionären Zellen damals sehr dankbar für diesen Anschlag. Er hat mir die kommenden 10 Knastjahre sehr erleichtert, weil klar war, dass man nicht alleine im Knast sitzt. Zudem war jetzt natürlich für uns das auch ein bisschen leichter, hier aufzutreten, weil wir für die Zeit, während diese Aktion der revolutionären Zellen liefen, wir eben zum größten Teil im Knast waren und von daher natürlich ein gutes Alibi haben. Und von daher war das für uns auch nochmal, also auch von daher nochmal eine selbstverständliche Sache. Was ich nochmal zu meiner Geschichte sagen will, also ich habe Anfang der 70er Jahre, 73, war ich in der Hausbesetzerbewegung, soweit man das als Bewegung bezeichnen kann. Wir hatten damals in Hamburg die Eckhoffstraße besetzt, sind damals sehr schnell geräumt worden durch das mobile Einsatzkommando. Aber wir hatten damals eben so thematisch gearbeitet mit ehemaligen Fürsorgezöglingen, wobei ich eigentlich selber auch noch so eine Geschichte habe, oder mit Obdachlosen. Und von daher war das erstmal so mein Ansatz gewesen, der aber, wie gesagt, sehr schnell zerschlagen wurde, auch wiederum, weil die Repression eben auch sehr stark war. Ich bin dann 1974 ebenfalls nach dem Tod von Holger Mainz, nachdem ich damals in Berlin gelebt habe und gearbeitet habe, eben auch darüber, weil ich einfach gesehen hatte, wie sinnlos das zum Teil auch war, die Unterstützung der Gefangenen, die wir da versucht haben, und wie skrupellos tatsächlich der Holger Mainz dann also von der Justiz in den Tod geschickt wurde. Und das war für mich, sagen wir mal, so der Punkt, an dem ich also diese Schwelle überschritten habe und gesagt habe, also ich entscheide mich selber, jetzt auch Stadtguerilla zu machen. Die AZ sind so Anfang der 70er Jahre projektiert worden. Bei den Gründungsmitgliedern der Revolutionären Zelle, zunächst gab es nur eine, waren ehemalige RAF-Unterstützer dabei, die diese Verhaftungswelle von 1972, als die erste Generation der RAF nahezu vollständig aufgerieben wurde, analysiert haben und die daraus den organisatorischen Konsequenz gezogen haben, sich in Zukunft nicht mehr eine sehr große illegale Logistik zuzulegen, die der RAF ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, also sehr viele Autos, sehr viele Papiere, sehr viele Wohnungen. All das sollte dadurch vermieden werden, dass die RZ-Aktivisten und Aktivistinnen aus der Legalität, aus einer legalen Linken heraus agieren und sich nur auf einer zweiten Ebene, auf einer verdeckten Ebene als RZ illegal nochmal vernetzen und von da aus dann auch Aktionen machen, die man aus der Legalität heraus schlecht machen kann. Ganz wichtig, revolutionäre Zellen. Es gab im Verlauf der 20 Jahre, wo diese Organisation existiert hat, Dutzende von verschiedenen Leuten, die in den RZ tätig waren. Es gab viele verschiedene revolutionäre Zellen. Es gab bestimmte Flügel, auf die wir nachher noch kommen werden. Und ist es eigentlich gerade für die Endphase der RZ auch falsch, sie immer als eine homogene Gruppe zu sehen. Das war auch ein Problem der revolutionären Zellen, was meiner Ansicht nach zu ihrem Ende beigetragen hat, aber auch dazu später. Ein ganz wichtiger Unterschied innerhalb der RZ war der zwischen Männern und Frauen und dem, wie auch Enno vorhin schon gesagt hat, dass Frauen von Anfang an in den RZ auf einer politischen, relativen Autonomie bestanden haben und sich später auch als Rote Zora getrennt organisiert haben. Und insofern bleibt uns heute der Hinweis, dass diese Geschlechterspaltung oder diese Auseinandersetzung in den RZ, später mit der Roten Zora als getrennter Gruppe, immer eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und das sollte auch immer mitgedacht werden. Ich will das nur kurz zitieren aus einer Broschüre, die es auch kopiert vorne am Büchertisch gibt, die die Roten Zoras 1993 veröffentlicht haben. Als selbstständige Frauengruppe in den RZ lebten wir von Anfang an mit dem Widerspruch, dass wir im öffentlichen Rahmen die politische Autonomie von Frauen für unverzichtbar hielten, uns innerhalb unserer klandestinen Organisierung, also der RZ, aber mit Männern arrangierten, zwar als selbstständige Gruppe, aber doch mit der Verbindlichkeit einer gemeinsamen Organisation. Erst in der Trennungsphase begriffen wir, dass nicht nur unsere patriarchal denkenden und handelnden Männer in ihrer Unfähigkeit und Borniertheit eine fruchtbare Zusammenarbeit verwenderten, sondern dass autonome Frauen-Lesben-Organisierung für uns hier und heute, auch im militanten Kampf, eine grundsätzliche politische Notwendigkeit ist. Die revolutionären Zellen hatten in ihrer Anfangsphase ein eindeutig revolutionäres Konzept, wie sie es 1978 nochmal zusammengefasst haben, was sie als Organisation erreichen wollten. Ich weiß nicht, wie gut man das lesen kann bis hinten, aber ich kann es kurz nochmal vortragen. Sie haben erstens die Methode der Illegalität erlernen verlangt, illegale Organisationsformen aufbauen, die Linke auf die Illegalität vorbereiten. Das war in den 70er Jahren ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind gerade mit den Erfahrungen von Chile, auch eben von Holger und ganz besonders mit dem deutschen Herbst 1977 davon ausgegangen, dass die Linke hier komplett illegalisiert werden würde und dass man schon rechtzeitig dafür Vorkehrungen treffen muss, also auch Organisationsformen aufbauen muss. Zweiter Anspruch der revolutionären Zellen, theoretisch und praktisch in die Bewegung intervenieren, den Widerspruch von politischem Anspruch und praktischer Defensive aufgreifen. Das war halt in den 70ern auch schon so, dass die Bewegung eher im Rückgang war und dass die Stärke der Repression und des Gegners viel deutlicher wurde. Drittens, der Resignation und Ohnmacht entgegenwirken gegen den scheinbar allgewaltigen Apparat der BRD. Ich denke, da muss man nichts dazu sagen, das war in den 70ern so, das ist heute vielleicht noch stärker. Vierter Punkt, klingt ein bisschen merkwürdig, hat aber einen Hintergrund, den Legalismus im deutschen Volk und in der Linken auflösen. Denn die Deutschen sind ein entsetzlich gesetzestreues Volk. Aus dem Grund sind zum Beispiel auch Fahrkarten gefälscht worden, Sammelfahrkarten hier für die BVG in 70er Jahren und in ungefähr 10.000 Auflage auch tatsächlich verteilt worden, in der Hoffnung, dass die Leute wenigstens mal kleine Regelverletzungen oder Gesetzesübertritte machen. Wie erfolgreich das war, sei mal dahingestellt, aber es war zumindest ein Versuch. Fünftens, Einzelne bestrafen, um viele zu verunsichern, die anonymen Bürokraten und Schinder der kleinen Leute angreifen. Dahinter stand halt die Hoffnung, dass wenn man Verantwortliche für die üblichen kleinen Sauereien herausgreift, denen schadet, die Autos ansteckt oder eben auch wie später in der Flüchtlingskampagne in die Beine schießt, dass man es dadurch erreicht, dass die Bürokraten etwas vorsichtiger sind und dass dadurch etwas mehr Freiräume für die Linke auch entstehen, in der sie dann besser agieren kann. Sechster Punkt war, durch illegale Propaganda Gegenöffentlichkeit herstellen. In den 70er Jahren gab es noch keine freien Radios. Die RZ haben ein freies Radio betrieben, illegal, war der Piratensender Unfreies West-Berlin. Der hat hier in den 70er Jahren ab und zu nach Voransage Sendungen gebracht. Die RZ haben auch verschiedene Zeitungen herausgebracht, hauptsächlich ihre eigene, aber auch nicht nur die. Siebter Punkt, gegen die Internationale des Kapitals eine antiimperialistische Praxis entwickeln, in den Metropolen den Internationalismus praktisch entfalten. Ganz wichtiger Punkt, der in den 70er und 80er Jahren in der RZ-Praxis sehr unterschiedlich weiterverfolgt worden ist. Das reicht von der OPEC bis zur Adler, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Der achte Punkt, Enno hat das auch gesagt, die gefangenen Kämpferinnen und Kämpfer befreien. Das heißt die, die aus der Stadtguerilla im Knast saßen. Und das waren Ende der 70er Jahre ungefähr 120 Gefangene. Die RZ haben dann halt auch entsprechend dieser Strategie, die da gerade so umrissen wurde, verschiedene Aktionen gemacht. Die ersten waren, wie gesagt, gegen ITT, mitverantwortlich für den Militärputsch in Chile. Dann gab es sogenannte antizionistische Aktionen, über die wir am Beispiel von Entebbe noch sprechen müssen. Es gab aber auch hier in West-Berlin Angriffe auf den Bezirksstadtrat-Autor, der war verantwortlich für die Räumung eines linken Jugendzentrums im Wedding. Die Putte war damals eine wichtige Auseinandersetzung hier. Geschäftsführer der Kronewerk hat wegen versuchter Massenentlassungen auch die Karre abgefackelt gekriegt. Die Frauen in der RZ haben den Bamberger Dom mal angegriffen, um auf die Rolle der Kirche bei der Unterdrückung der Frau hinzuweisen. Ich will die jetzt nicht alle vorlesen. Wir kommen auch an dem Punkt, das ist auch schon rot unterlegt aus gutem Grund, zu der Beteiligung von RZ-Leuten an der OPEC-Aktion. Dass Deutsche, die sich als Revolutionäre verstehen, mit palästinensischen Gruppen zusammenarbeiten. Und dazu muss man sich nochmal die Situation zurückholen, dass nach 1972, als die Palästinenser mit einem Kommando, das sich Schwarzer September nannte, die bei der Olympiade in München israelische Sportler als Geiseln genommen haben, was dann letztendlich durch die deutsche Polizei in einem Massaker geendet hat. Die alle israelischen Geiseln waren tot und von den Palästinensern bis auf vier waren auch alle umgekommen bei der Aktion und ein deutscher Polizist. War damals eine Stimmung gewesen in den Medien, also gegen Palästinenser, gegen Araber. Es gab Ausweisungen massenhaft gegen die Studentenorganisationen GUBS und GUBAS. Und in diesem Klima hat es eben auch von den Linken eben auch eine Solidarität gegeben, erstmal mit diesen Gruppen, mit diesen Studentenorganisationen und mit dieser Politik. Das ist aber nur ein Aspekt. Wir werden nachher bei Entebbe nochmal weiter darauf zurückgehen, wie sich das verändert hat, auch im Verhältnis zu Israel. Aber es war auf jeden Fall so, dass es damals eben von dem Verständnis her, was es von Internationalismus gab, einfach auch so war, dass versucht wurde, eben auch mit anderen Befreiungsbewegungen zusammenzuarbeiten. Und es gab natürlich damals viele Kontakte zu ganz verschiedenen Gruppen in Spanien und Griechenland und Portugal oder Chile. Aber es gab praktisch die Palästinenser insofern, dass sie die einzigen waren, die international vertreten haben, eben bewaffnete Aktionen auch mit Gruppen aus anderen Ländern gegen eben imperialistische Institutionen. Und auf dem Hintergrund ist es erstmal zu verstehen, dass damals eben auch Deutsche, aber eben nicht nur Deutsche, mit den Palästinensern zusammengearbeitet haben. Die einzige Ausnahme wäre vielleicht noch gewesen damals die Black Panther Party, die damals in den USA eben so eine bewaffnete Selbstverteidigung gemacht haben und die eben hier in Deutschland eben auch Kampagnen gemacht haben, vor allem über Kontakte im Zusammenhang vom Vietnamkrieg, als eben schwarze GIs dann versucht wurden, eben da aus der Armee heraus zu holen und als Deserteure einfach zu unterstützen. Auch diese Grafik an der Wand, ich habe die nochmal rausgesucht, da ist halt diese Spirale, da ist das RZ-Symbol, das Weatherman-Symbol, also USA, die ETA, die IAA, die Koordination lateinamerikanischer Guerillagruppen, die Polisario, der 2. Juni, die PFLP, die RAF, Brigate Rosse und die Volksfederin im Iran. Und die alle zielen halt auf den Hauptfeind Pentagon. Und weil es ein deutsches Plakat ist, hat noch jemand BKA drunter gemalt. Das BKA wird heute übrigens 50 Jahre alt. Leider. Und das symbolisiert aber in gewisser Weise eine Vorstellung, dass die verschiedenen weltweit tätigen Guerillagruppen gemeinsam an verschiedenen Orten kämpfen werden gegen den Hauptfeind der Menschheit, wie es hieß, also gegen den US-Imperialismus und halt auch gegen die deutsche Repression, eben hier in dem Falle des BKA. Zur OPEC-Aktion zurück. Die Solidarität mit den Palästinensern hat auch noch andere Elemente gehabt, die meistens nicht so gesehen werden, die aber wichtig sind, auch für das Verständnis, warum sich deutsche Genossinnen oder Genossen an der Aktion gegen die OPEC beteiligt haben. Und zwar wurde, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, 1975 der Berliner CDU-Politiker Lorenz entführt von der Bewegung 2. Juni und im Austausch wurden dann 5 politische Gefangene und auch ein paar Demonstranten, die wegen Landfriedensbruch gesessen haben, freigelassen. Und die 5 politischen Gefangenen wurden damals in die Sozialistische Volksrepublik Südjem, die es heute nicht mehr gibt, die mit dem Jem im Norden wieder eingemeindet worden ist, ausgeflogen. Dass diese 5 politischen Gefangene dort aufgenommen wurden, wäre nicht möglich gewesen ohne die Solidarität von palästinensischen Gruppen. Das muss man ganz klar sagen. Das ist bei der Lorenz-Entführung meistens etwas ins Hintertreffen geraten, dieser Aspekt. Und von daher ist es auch nachvollziehbar, denke ich, wenn die, die diese Solidarität, also die Aufnahme in einem Land und die Aufnahme auch in bestimmten Strukturen in diesem Land erfahren haben, diese erfahrene Solidarität zurückgeben wollten und insofern auch mit den palästinensischen Gruppen, die sie dort aufgenommen haben, zusammengearbeitet haben. Der Angriff auf die OPEC ist organisiert worden von der PFLP Outside Operations, also People's Front for the Liberation of Palestine. Die Outside Operations war eine kleinere Gruppe, war sozusagen der Arm der PFLP. Offiziell gehört er nicht dazu. Ob er inoffiziell zur PFLP gehört hat, das kann man eigentlich offen lassen. Auf jeden Fall war diese Gruppe Outside Operations, geleitet von Wadi Haddad, für zahlreiche Aktionen verantwortlich, eben auch auf den Angriff auf die OPEC. Der Ablauf war ungefähr der, in dem Prozess ist das ja jetzt wiederholt zur Sprache gekommen, dass ein Kommando das Gebäude gestürmt hat. Es hat bei der Erstürmung 3 Tote gegeben. Es sind letztendlich 11 Ölminister aus verschiedenen OPEC-Staaten als Geiseln genommen worden. Das Kommando ist dann ausgeflogen nach Algier. Dort sind die Minister freigelassen worden und das Kommando konnte ausreisen. Das war so der grobe Ablauf, der ja auch immer in den Medien jetzt nochmal dargestellt wurde. Hintergrund der Aktion war, und das ist auch wesentlich für die Entscheidung von Deutschen gewesen, daran teilzunehmen, dass zu der Zeit, im halben Jahr ungefähr, der Bürgerkrieg im Libanon getobt hat, wo die Palästinenserlager, also von christlichen Milizen, sogenannten christlichen Milizen der Phalange, aber auch von syrischen Truppen angegriffen worden sind und sehr schwer unter Druck kam. Und in gewisser Weise war die OPEC-Aktion ein Versuch, da auf einer ganz anderen Ebene gegen zu agieren. Ziel der OPEC-Aktion war, relativ selten für palästinensische Aktionen, ausnahmsweise nicht Israel, der israelische Staat, sondern tatsächlich die reaktionären arabischen Mächte, die reichen Ölmonarchien. Es wurde unter anderem verlangt in der Kommandoerklärung, die damals nur zum Teil auf Deutsch veröffentlicht worden ist, A, das furchtbare Massaker im Libanon, was ich gerade erwähnt habe, endlich zu beenden. Weiterhin die Öleinnahmen der reichen Ölmonarchien endlich umzuverteilen, dass sie, ich glaube, es steht, dem Volke und den fortschrittlichen Bewegungen zugutekommen. Und das ist schon ein wichtiger Hinweis darauf, dass es hier um eine generelle arabische Revolution gehen sollte und nicht nur um einen Nationalismus einer nationalen Befreiungsbewegung. Andererseits, der Bezug dieser Aktion war eindeutig die Unterstützung von linken nationalen Befreiungsbewegungen. Es gab keine sozialrevolutionären Forderungen, also Bezug auf bestimmte soziale Kräfte in diesen Ländern. Es gab auch keine sozialen internationalistischen Bezüge, also auf irgendwelche Kämpfe hier in der Metropole. Es war, man könnte sagen, sozusagen eine militärisch-diplomatische Aktion, die ihre Forderungen an Staaten und ihre Regierungen gerichtet hat. Die OPEC-Aktion war eigentlich der bewaffnete Arm von staatlichen oder staatswerden wollenden Interessen. Sie war nicht der bewaffnete Arm einer revolutionären sozialen Bewegung oder eines sozialen Subjektes. Zum Ablauf noch, was nicht bekannt ist. Bevor die OPEC-Aktion lief, ist darüber geredet worden, was mit ihr erreicht werden sollte. Und dabei ging es darum, dass die Ölminister ursprünglich eine Rundreise, eine unfreiwillige in ihre jeweiligen Herkunftsländer mit dem Flugzeug machen sollten, zusammen mit dem Kommando, und dann dort im Austausch gegen politische Gefangene freigelassen werden sollten. Also beispielsweise mit dem saudischen Minister nach Saudi-Arabien, ihn dort austauschen und so weiter. Zumindest mit dieser Absicht, also einer Gefangenenbefreiungsaktion, sind einige Leute in diese Aktion hineingegangen. 12 Jahre weiter, in die 80er Jahre. Ich hatte schon gesagt, es gab sehr unterschiedliche Phasen und auch Strömungen innerhalb der revolutionären Zellen. Und die Rote Zora hat 1987 mit einem anderen Verständnis eine internationalistische Aktion gemacht. Und zwar hat sie damals die Adler-Bekleidungsmärkte angegriffen. Hintergrund dieser Aktion war ein Streik in einer Fabrik, einem Sweatshop einer größeren in Südkorea, wo südkoreanische Frauen halt gestreikt haben gegen diese ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, die Grundlage dafür waren, dass Adler hier diese Klamotten billig anbieten konnte. Es sind mehrere Adler-Unternehmen mit kleineren Brandsätzen dann angegriffen worden. Die haben die Sprinkleranlage ausgelöst, der Wasserschaden war enorm. Und Adler hat dann auch nach diesen Anschlägen nachgegeben und hat auf die südkoreanische Firma dahingehend eingewirkt, dass sie den Forderungen der streikenden Frauen nachkommen sollten. Das war eine relativ erfolgreiche Aktion und die hatte auch einen ziemlich langen Vorlauf, eigentlich von Anfang der 80er Jahre im Verständnis. Ich zitiere mal aus dem Revolutionären Zorn Nummer 6 vom Januar 1981. Das ist ein Text, wo die Rote Zora meines Wissens, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, den eigentlich verfasst hat. Wir mussten feststellen, dass Analysen des Imperialismus sich meist darauf beschränkten, die politischen, ökonomischen und militärischen Machtstrukturen des Imperialismus zu untersuchen. Vernachlässigt wird die Analyse der Strategie gegenüber den Frauen hier und der Dritten Welt. Das ist bei OPEC übrigens auch der Fall gewesen. Also da ging es überhaupt nicht um Frauen, da ging es um die ökonomischen Machtstrukturen. Der Befreiungskampf besteht bei dieser alten Sichtweise nur im Angriff auf die zentralen Machtstrukturen des Imperialismus. Die alltäglichen Gewaltverhältnisse, in denen Zerstörung, Unterdrückung und Ausbeutung erfahrbar wird, werden ausgeklammert. Wir denken aber, dass die Chance einer revolutionären Bewegung im Angriff auf die gesamten staatlich verordneten Lebensverhältnisse liegt und dass der Angriff auf zentrale staatliche Institutionen nur ein Teil davon sein kann. Wir hoffen auf eine Verquickung von Massenmilitanz und subversiven Aktionsformen. Das heißt hier, ich habe das mal so ein bisschen arg schematisch zusammengestellt, wenn man so auch diskutieren kann, haben wir zwei ganz unterschiedliche Verständnisse von Antiimperialismus bzw. Internationalismus. 1975 bei der OPEC hatten wir eine Kommandoaktion mit einem Leader, Carlos, auf den kommen wir auch noch. Bei Adler hatten wir ein Akteurinnenkollektiv, was auch nicht öffentlich in Erscheinung getreten ist, da gab es keine Helden, so oder so nicht. Bei OPEC-Aktion hatten die RZ und die Deutschen, die da mitgemacht haben, keine Kontrolle über den Ablauf. Das haben andere entschieden. Also die haben auch ihre Autonomie da weitgehend an andere abgegeben. Bei der Aktion gegen Adler gab es eine eigene Planung und eine eigene Ablaufkontrolle. Du wusstest vorher, was da passiert. Bei OPEC-Aktion gab es Verletzte und Tote, die waren auch einkalkuliert. Bei der Aktion gegen Adler gab es ganz bewusst nur Sachschaden. OPEC, spektakulär, ein Medienereignis. Und die Aktion gegen Adler in der alten RZ-Tradition eine exemplarische und nachmachbare Aktion. Es hat auch eine nachgemachte Aktion dann gegen Adler gegeben. Bei der Aktion gegen die OPEC gab es überhaupt keinen direkten Bezug auf die laufenden linken Debatten in der BRD. Während der Streik in Flair Fashion in Südkorea war durchaus ein Thema damals 1987, als die Rote Zora Adler angesteckt hat. Der Bezug, noch ein ganz wichtiger Unterschied, 1975 auf Befreiungsbewegungen und sogenannte progressive Staaten, also vielleicht Libyen, vielleicht auch im damaligen RGW. Und bei der Aktion gegen Adler halt der starke Bezug auf soziale Kämpfe im Trikont. Es kam ein antirassistisches Element. Der Chef von Adler, der hieß tatsächlich Fürchtegott Adler, hat immer so die flinken Hände der koreanischen Arbeiterinnen gelobt. Was eindeutig rassistisch ist. Auf jeden Fall auch dagegen und eben ganz klar das feministische Element, ein Streik von Frauen im Trikont im Rahmen einer internationalistischen feministischen Solidarität zu machen. Ich denke, daran wird auch ein bisschen deutlich, das ist mir auch wichtig, wie sehr sich die RZ von den 70ern dann in die 80er Jahre hinein verändert hat. Wir kommen jetzt zu einem Punkt, der ziemlich schwierig ist. Und da geht es um Flugzeugentführung, speziell die um Entebbe und also die Frage des Antizionismus, Antisemitismus, die ja auch nicht nur an dieser Aktion diskutiert worden ist. Und dazu sagt jetzt Stefan zunächst. Ich wollte nur noch ergänzend zu diesem Unterschied sagen, dass es natürlich auch eine Rolle gespielt hat in der Geschichte der Revolutionären, im Gegensatz zu RAF oder zum Teil auch 2. Juni, dass durch diese Konzeption, die die revolutionären Zellen hatten, natürlich auch nicht so viele Gefangene gab. Das heißt also auch nicht so ein Druck gab in ihrer Geschichte, sich in der starken Weise darauf zu konzentrieren, wie das insbesondere die RAF gemacht hat. Aber das ist zumindest eine Geschichte, die noch später nochmal reflektiert wird. Aber ich denke, bei Flugzeugentführung, da muss ich auch ein Stück weit weiter ausholen. Also es gab Ende der 60er Jahre Flugzeugentführungen, insbesondere von den Palästinensern, von der PFLP. Und ich glaube 1969 ist eine amerikanische Flugzeugmaschine nach Damaskus entführt worden. Und beispielsweise 1972 gab es eine Aktion, wo eine Lufthansa-Maschine entführt wurde und dafür nicht Gefangene im Austausch, sondern 5 Millionen Dollar dafür durchgesetzt wurden, um den bewaffneten Kampf zu finanzieren. Also das hat eine Vorgeschichte gehabt, diese Flugzeugentführungen. Es gab beispielsweise auch von den Black Panthers mal, glaube ich, eine Flugzeugentführung, aber da ging es eigentlich nur darum, dass einer ins Exil wollte nach Algerien, aber es war auf jeden Fall damals im Rahmen dieser Auseinandersetzung, was heute ein Stück weit unverständlich scheint, erstmal ein Mittel, was nicht völlig abwegig war, wenn man den ideologischen Hintergrund dazu betrachten will, dann muss man einfach sehen, es hing damit zusammen von diesem Grundverständnis, dass es eben auch eine Auseinandersetzung ist zwischen den Ländern, den Befreiungskämpfen im Trikont und der im Rahmen dieser Dekolonialisierung, dass praktisch da eben diejenigen, die da kämpfen, eben sich gegen die Metropolen richten, gegen die Zentren und wo Sie eben gesagt haben, natürlich nicht nur die Regierungen profitieren davon, sondern auch die ganz normale Bevölkerung, denen ist das egal, wenn da unten sie bombardiert werden. Das ist nicht eine Rechtfertigung für Flugzeugentführung, sondern nur der Rahmen innerhalb von dem das diskutiert wurde. Es gab damals beispielsweise ein Buch von der Leila Khaled, einer Palästinenserin, Mein Volk soll leben. Das war in nicht so geringen Teilen in der Linken fast ein Kultbuch gewesen. Und in diesem Kontext muss man also auch sehen, wie es dann später dazu kam, dass Leute hier sich entschieden haben, als Revolutionäre also auch auf dieses Mittel zurückzugreifen. Bloß der Unterschied zu der Aktion, zu der wir jetzt auch kommen, also überhaupt wie Flugzeugentführungen allgemein, beispielsweise von den Palästinensern, auch ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr gemacht wurden und auch kritisiert wurden, weil sie kontraproduktiv waren, ist der, dass in Entebbe eben eine Maschine entführt wurde, wo eben Deutsche bei dem Kommando dabei waren und in dem Flugzeug waren eben israelische Staatsbürger, das heißt eben Juden und Jüdinnen. 1976 ist ein Flugzeug der Air France, von dem Stefan gerade schon gesprochen hat, auf dem Flug zwischen Tel Aviv und Paris entführt worden. Das Kommando, was da zunächst an Bord gegangen ist, es waren zwei Deutsche und zwei Mitglieder der PFLP Outside Operations. Die beiden Deutschen waren Bonnie Böse und Brigitte Kuhlmann, beides RZ-Gründungsmitglieder. Das Flugzeug ist dann nach dem Umweg über Libyen in Entebbe gelandet, also in Uganda, wo damals ein relativ blutiger Operettendiktator, wurde immer genannt, aber es war schlicht ein Diktator, Idi Amin, geherrscht hat. Das Kommando hat damals die Freilassung von insgesamt 53 Gefangenen gefordert, 40 palästinensischen und israelischen Knästen, mehrere in Kenia, in der Schweiz und 6 Gefangene aus der RAF und der Bewegung 2. Juni, die hier in der BRD im Knast saßen. Es sind relativ viele Sachen dazu veröffentlicht worden. Es gibt am Büchertisch eine kleine Textsammlung zum Thema Entebbe. Das sind 2 Artikel aus dem Bremer Kassiber und aus der RADI, die sich damit mal auseinandergesetzt haben und auch versucht haben, dem Ablauf nachzuzeichnen und sie auch mit der Frage des Antizionismus, Antisemitismus auseinandergesetzt haben. Es ist ziemlich wichtig, da reinzugucken, denke ich, weil wir das heute nicht in der nötigen Klarheit und Ausführlichkeit so einen wichtigen Punkt darstellen können. Es ist so gewesen, das ist einer der ganz wichtigen Punkte, dass nachdem die Maschine in Entebbe halt gelandet war, sind die Passagiere, zunächst noch alle Passagiere, ins Flughafengebäude gebracht worden, sind auch dort weiter bewacht worden. Die meisten Passagiere, die nicht aus den Staaten kamen, von denen gefordert wurde, dass sie Gefangene freilassen, sind dann nach und nach freigelassen worden. An einem Tag sind auch von den beiden Deutschen die Passagiere, die einen israelischen Pass hatten, aussortiert worden und sind in einen anderen Raum gebracht worden, wo sie einen Tag lang geblieben sind. Danach sind sie wieder zu den restlichen 20, 30 Passagieren der Crew und ein paar französischen Passagieren, die auch noch da geblieben waren, zurückgebracht. Dieser Vorgang ist das, was eine RZ 1991 mal als Selektion von jüdischen Passagieren bezeichnet hat. Kurz danach, einen Tag später, sind dann die israelischen Kommandotruppen in Entebbe gelandet und haben die, das Entführerkommando erschossen und haben alle Geiseln bis auf eine, die in einem Krankenhaus geblieben war und die dann vom ugandischen Geheimdienst umgebracht worden ist, später, nachdem die Israelis und alle Geiseln längst wieder weg waren, also befreit. Ich wollte heute einen Punkt erwähnen, der nicht veröffentlicht worden ist bisher. Und zwar ist es so gewesen, dass Ende Juni 1976 ist hier in Berlin die Befreiung von 4 Frauen aus der Lehrter Straße, aus dem damaligen Frauenknast Lehrter Straße vorbereitet worden, von den wenigen Bewegung 2. Juni Mitgliedern, die damals hier noch in Freiheit waren. Es waren sehr wenige. In diese Vorbereitung dieser Aktion ist diese Flugzeugentführung geplatzt und hat natürlich, weil auch eine der Frauen, die da befreit werden sollten, Inge Fied, auf der Liste stand in Entebbe, zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen in der Lehrter Straße geführt. Das heißt, die Befreiungsaktion war auf einmal nicht mehr möglich. Die Leute, die das damals vorbereitet haben, sind bei der Nachricht von der Entführung und vor allen Dingen der Nachricht von den Forderungen der Entführer hier fast vom Hocker gefallen. Nachdem die Israelis dann am 3. Juli die Geiseln befreit hatten, sind die Sicherheitsmaßnahmen hier wieder aufgehoben worden. Und ein paar Tage später, am 7.7.76, ist dann auch die Befreiung erfolgreich gelaufen. Es sind halt 4 Frauen, 3 aus dem Bewegungsweiter Union, eine aus Haraf befreit worden. Von da aus, und eben weil auch 3 Gefangene aus der Bewegungsweiter Union auf der Liste standen, war das natürlich damals in der Bewegungsweiter Union Thema in Tebbe. Und es gab damals innerhalb der Bewegung, gerade auch bei den Gefangenen, aber auch bei denen, die illegal waren, unterschiedliche Auffassungen über die Berechtigung von Flugzeugentführungen. Ich gehörte damals zu denen, die hier in Berlin waren. Wir waren dagegen, gerade auch die sogenannten legalen Leute, also die damaligen Unterstützer. Aber wir haben Entebbe aus einem anderen Grund kritisiert, weil wir gesagt haben, es ist zufällig, wer in solche Flugzeugen drin sitzt. Das hat nichts mit sozialrevolutionärer Aktion zu tun. Da werden reine Zufallsopfer zur Geiseln genommen. Und das passt nicht zu einer sozialrevolutionären Guerilla. Es gab damals in der Bewegung 2. Juni Illegale, die das anders gesehen haben. Gerade die, die die Zusammenarbeit mit palästinensischen Gruppen, eben auch mit der PFLP, betrieben haben. Und wie das dann so ist, intern wird es heftig gestritten, nach außen sagt man dann gar nichts dazu. Es wäre besser gewesen, wenn man das damals schon öffentlich kritisiert hätte, aber wir haben es halt nicht gemacht und das kann man sich dann auch lange später noch vorwerfen. Auf jeden Fall ist aufgrund dieser Konstellation und unserem speziellen Interesse an dieser Entebbe-Aktion ist, ein halbes, dreiviertel Jahr später hat eine Besprechung stattgefunden, eine Diskussion mit einer Person, die in Entebbe war, die Entebbe überlebt hat, weil sie kurz vor dem Angriff der Israelis dort zufällig weggegangen ist. Und sie ist damals, diese Person, auch von uns gefragt worden, wie das eigentlich gelaufen ist. Es ist hauptsächlich, muss ich leider sagen, nach sogenannten militärischen Kriterien oder nach Ablaufkriterien abgefragt worden. Aber von daher habe ich damals auch gesagt bekommen, warum eben die israelischen Passagiere aussortiert worden sind. Weil wir konnten uns nicht vorstellen, das kann ich mir auch heute noch nicht vorstellen, dass die beiden so antisemitisch waren, dass sie dorthin gegangen sind, um Jüdinnen zu selektieren. Das war sicher nicht ihr Ding. Sie haben sich als Antifaschisten verstanden, aber sie waren sich der Tragweite ihrer Haltung oder ihrer Handlung auch nicht bewusst. Jedenfalls, um das kurz zu machen, die Begründung dafür, dass also die Israelis aussortiert worden sind, war, dass das Kommando damals befürchtet hat, da gab es wohl auch Anhaltspunkte für, dass aus Kenia, ich habe die Karte da hinter mir, das ist über den Viktoriasee mit dem Boot, 2 Stunden, dass Kommandotruppen unterwegs wären, um die Israelis zu befreien. Und um zu verhindern, dass die Israelis finden, an dem Platz, wo sie bis vor kurzem waren, sind die halt in einen anderen Raum gebracht worden. Das ist so ein erbärmliches, militärtaktisches Argument, aber das scheint tatsächlich der Grund gewesen zu sein, nach allem, was ich weiß. Nachdem dann die israelische Regierung gesagt hat, sie geben nach, sie lassen die Gefangenen frei, sind die Israelis wieder zurückgebracht worden zu den anderen Geiseln. Der Ausgang der Geschichte ist dann bekannt. Wir müssen uns jetzt natürlich trotz allem fragen, warum überhaupt Deutsche auf die Idee kommen können. Stefan hat das schon angesprochen, Gefangenenbefreiung und Beteiligung an Flugzeugentführungen nicht ganz so ungewöhnlich. Dazu kommen Israelis, von denen sie ja wissen müssen, dass es jüdische Leute sind, auszusortieren. Obwohl sie sich selber als Antifaschisten, als Antiimperialisten, als Linke verstehen. Und als Hintergrund auch nochmal sehen, dass bis 1967 also die Linke pro-israelisch gewesen ist, der SDS Kampagnen gemacht hat für Israel. Das hing auch noch zusammen mit der Vorstellung, dass die Kibbutzbewegung eine sozialistische Bewegung ist und mit der zusammen eben auch für so eine sozialistische Veränderung gekämpft werden kann. Das hat sich 1967 nach dem Sechstagekrieg sehr schnell verändert. Und das hing natürlich zusammen mit dem Grundverständnis der Linken von Internationalismus. Aber die ursprüngliche Motivation, also auch der Solidarität mit Israel, eben auf dem Hintergrund, dass eben viele vor dem Holocaust geflüchtet sind nach Israel, die ist eben in der Kritik dann zunehmend in Hintergrund, also an der Kritik an Israel, zunehmend in den Hintergrund eben gerückt. Dass Israel eben nicht nur Krieg führt, auch gegen die Palästinenser, sondern dass sie eben auch noch eine andere Geschichte hat. Und auf dem Hintergrund muss man das erstmal auch sehen, dass diejenigen, die an solchen Aktionen teilgenommen haben, eben das nicht realisiert haben, dass sie dann in so einer unmittelbaren Situation auf einmal damit konfrontiert wurden als Deutsche, auch wenn sie sich als Revolutionäre oder andere Faschisten verstehen, dass sie Leute, die in Konzentrationslager waren hier oder in Vernichtungslager, dass sie mit denen praktisch vor der Knarre stehen und die mit ihrem Leben bedrohen. Und das ist einfach eine Geschichte, wo ich denke, wo wir auch noch einen anderen Kontext herstellen müssen. Der Internationalismus, der war ein sehr starker Beweggrund hier auch war für die Bewegung und der auch heute noch, wie ich denke, seine genauso seine Berechtigung hat, wenn man an den Vietnamkrieg denkt, an Chile und alles, was wir hier angeschnitten haben. Aber trotzdem war die andere Seite, dass es zwar für viele aus 68, aus diesem Aufbruch heraus eben auch damals drum ging, gegen die alten Nazis, gegen die Verlogenheit in der damaligen aufstrebenden wirtschaftlichen Entwicklung, dem sogenannten Wirtschaftswunder, also dagegen auch zu handeln und zu sagen, wir machen das genau nicht so wie diese ältere Generation, die den Nationalsozialismus zugelassen hat. Damals gab es dann die eine Analyse oder eine Vorstellung von dem, dass eben der alte Antifaschismus, dass der eben hilflos ist, dass es einen neuen Faschismus gibt, der sich nicht mehr auf eine Massenbewegung stützen muss, sondern mehr aus den Institutionen kommt, was sozusagen dem entgegenkam, dass man eben auch die Konfrontation mit dem Staat gesucht hat. Aber was bei diesem Internationalismus einfach ausgelassen wurde, das war einfach, dass das, wie hier sich alte Nazis weiter in Position festgesetzt haben und dieses Land geprägt haben und dieses Denken, dass das nicht wirklich thematisiert wurde oder diejenigen auch wirklich angegriffen wurden. Also inzwischen muss man einfach auch die Frage stellen, inwiefern eben vieles, was es auch als Internationalismus damals gab, auch so ein Stück weit eine Fluchtbewegung war von der Auseinandersetzung, die eben auch hier hätte stattfinden müssen. Und so ist es dann auch beispielsweise möglich, dass wir nach über 50 Jahren immer noch die Auseinandersetzung haben heute über die Entschädigung von Zwangsarbeitern und dass die Industrie noch immer hier auftritt und wirklich pokert und überhaupt nur mit den Opfern über Almosen diskutiert. Und das war einfach ein Thema gewesen, was in den 70er Jahren, wo noch sehr viel mehr auch von den Tätern und den Opfern gelebt hätte, einfach auf der Tagesordnung hätte stehen müssen eigentlich, wenn wir das aus der Geschichte von diesem Land heraus sehen. Das ist ein Zitat von 1978 von Revolutionären Zellen, was so ihr damaliges antifaschistisches Verständnis darstellt. Ich kann es kurz vorlesen, damit es auch ankommt. Wir wissen nicht, ob es gelingt, die Basis des Widerstands entscheidend zu verbreitern oder ob die Kolonialisierung der Köpfe so weit fortgeschritten ist, dass sich das deutsche Volk noch einmal einer faschistischen Lösung, wenn auch unter veränderten Vorzeichen, anschließt. Schon einmal 1933 hat die organisierte deutsche Linke klein beigegeben. In der Hoffnung, der Narzissmus ginge an sich selbst zugrunde, haben SPD und KPD auf eine Organisation des Widerstands verzichtet. Auch weil ihnen das Risiko von 10.000 Toten im Kampf gegen den Faschismus ein zu hohes Opfer schien, standen am Ende die 56 Millionen Tote des Zweiten Weltkriegs. Noch einmal werden wir uns nicht dem Vorwurf aussetzen, wir hätten etwas unversucht gelassen. Das ist ein antifaschistisches Verständnis, von dem ich weiß, dass damals die Bedeutung des Antisemitismus für den Faschismus, gerade Nationalsozialismus, nicht gewusst wurde, auch die Bedeutung des Rassismus nicht unbedingt. Es ist ein traditionelles antifaschistisches Verständnis, was richtig, aber unvollkommen war. Und ich denke, das muss man auch sehen, dass wir da heute erweiterte Debatten haben seit einigen Jahren, die uns da auch weitergebracht haben, glücklicherweise. Kommen zu einem Punkt, der auch relativ geheimnisumwittert ist. Ich habe das Foto auch bewusst gewählt. Es ist aus einem ungarischen Geheimdienstvideo. Es zeigt rechts angeblich oder tatsächlich Carlos, links daneben Johannes Weinrich bei Diskussionen mit irgendwelchen Geheimdienst. Und so ähnlich nebulös wie dieses Foto ist ja auch das Wissen über diese Gruppe. Es ist so, dass Carlos, nachdem er bei der OPEC-Aktion der Leader war 1975, ein, zwei Jahre später die PFLP Outside Operations verlassen hat, im Streit. Er hat dann eine eigene Organisation aufgebaut, die Gruppe Internationaler Revolutionäre. Ich nenne die mal der Einfachheit halber Carlos-Gruppe, weil sie als solche auch bekannt ist. In dieser Organisation, die von Anfang an stark von arabischen Geheimdiensten abhängig war, haben Leute, die früher in den RZ organisiert waren, sich engagiert. Das ist unstrittig. Und diese Gruppe hat sich konzeptionell ganz deutlich an dem Widerspruch zwischen Trikont und Metropole beziehungsweise realsozialistischen Ländern auf der einen Seite und der imperialistischen Welt auf der anderen Seite positioniert. Es gibt von der Carlos-Gruppe keine einzige sozialrevolutionäre Forderung und keine einzige sozialrevolutionäre Aktion. Sie haben nur entlang dieser Linie Dritte Welt, Erste Welt, West-Ost agiert. Und sie haben auch nur so agiert, wie die Geheimdienste, die sie gestützt haben, es zugelassen haben. Die Gruppenstruktur war überhaupt nicht transparent, auch für die, die mit dieser Gruppe was zu tun hatten. Es gab einen ganz klaren Leader, es gab eine ganz klare Führung. Es gab in dieser Gruppe wahrscheinlich überhaupt keinen Einfluss von aktuellen linken Diskussionen. Die Gruppe hat sich nach strategischen, taktischen Interessen gerichtet. Und diese taktischen Interessen sind eigentlich auch das, was so einer Gruppe zum Verhängnis werden, beziehungsweise den Leuten, die sich in so einer Gruppe engagieren. Angenommen, man ist illegal, man wird gesucht in der BRD, liegt es nahe oder lag es damals nahe, das Land zu verlassen und zu einer Befreiungsbewegung zu gehen. Man hätte vielleicht nach Lateinamerika gehen können, aber damals ist man halt aufgrund der Kontakte eher in den Nahen Osten gegangen. Und von da ab, wenn man sich in so einer Gruppe, dann in so einer Geheimdienststruktur engagiert, ist man davon abhängig. Man kriegt keine Papiere woanders her, man kann, hat auch keine Wohnung. Die Gruppe ist das Ein und Alles und man unterwirft sich dann auch den Regeln dieser Gruppe und man macht auch die Praxis mit, die diese Gruppe fördert und man entscheidet dann auch so, wie es für die Gruppe gut ist. Das ist ein ziemlich hinterhältiger, auch psychischer Prozess, der den Leuten dann unterläuft. Die Sachzwänge prägen dann irgendwann das Bewusstsein. Und so kann es halt auch durchaus sein, dass Leute, die Anfang der 70er Jahre, so wie wir, bei Hausbesetzungen dabei waren oder bei einer Roten Hilfe gearbeitet haben, dass die dann Jahre später in solchen geheimdienstorientierten Gruppen auftauchen und dort Aktionen mittragen, die sie 10 Jahre vorher nur noch schrecklich gefunden hätten. Carlos hat ja damals, er kam aus Venezuela, hat in Russland studiert an der Lumumba-Universität und hat dann als einer der ersten zusammen mit den Palästinensern in Jordanien während dem Schwarzen September, wo tausende Palästinenser von der jordanischen Armee umgebracht wurden, gekämpft. Also das heißt, das hat auch eine Vorgeschichte gehabt, die nicht von vorneweg so erkennbar war, diese Struktur über die ganzen Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Ja, der nächste Punkt, das ist der letzte vor der Pause, der liegt mir auch etwas am Herzen, da ich mit Gerd Albertus befreundet war. Er hat mich auch, wie gesagt, im Knast besucht, bis kurz vor seinem Verschwinden. Und wir können davon ausgehen, dass Gerd Albertus von der Carlos-Gruppe erschossen wurde, als er 1987 in den Nahen Osten geflogen ist und sich dort mit dieser Gruppe getroffen hat. Es ist oft spekuliert worden, warum er erschossen worden ist. Es ist im Prinzip auch ziemlich egal, weil letzten Endes liegt der Grund seiner Erschießung in der Gruppenstruktur. Solche Gruppen, die also in so einem luftleeren Raum nur von Geheimdiensten umgeben agieren, die überhaupt keine sozialen Kontakte mehr haben außerhalb ihrer Hotels oder ihrer verdeckten Wohnung, die tendieren ganz stark zu Paranoia. Jede kleinste Abweichung, jedes kleinste Problem wird mit Verrat assoziiert. Und in solchen Gruppen gibt es keinen Ausschluss, weil ein Verrat an der Gruppe könnte ja verheerende Folgen haben. Da gibt es dann nur eine Strafe oder eine Konsequenz und das ist der Tod. Das heißt, solche Gruppen maßen sich das an, was sich linke Gruppen eigentlich seit Stalin nicht mehr anmaßen sollten oder seit der Cheka, nämlich Leute zu erschießen, weil sie objektiv aus politischen Gründen oder wie auch immer Verräter sind oder ein Sicherheitsrisiko sein können. Gerd war, wie gesagt, 4 Jahre im Knast, als RZ-Mitglied verurteilt. Er hat in der ganzen Zeit keine Aussagen gemacht. Ich denke, das ist auch ein ganz klares Beleg dafür, dass er auf keinen Fall ein Verräter gewesen wäre. Und man muss sehen, dass das, was Sie Gerd vorgeworfen haben, soweit es bekannt ist, ein Irrtum ist. Sie haben ihn für einen Verräter gehalten. Es gab einen Verräter in der Gruppe, das war aber nicht Gerd. Dieser andere Verräter, ob Sie den jemals gekriegt haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Zum anderen hat Gerd hier in der BRD in seinem legalen Leben einen Lebenswandel gehabt als Schwuler, hat offensiv als Schwuler gelebt, der natürlich dann Kontakte oder Lebensverhältnisse einbringt, die mit dem Leben in so einer Gruppe wie der Carlos-Gruppe überhaupt nichts zu tun hat. Und insofern war Gerd, der halt in der BRD gelebt hat und der keinen regelmäßigen Kontakt zur Carlos-Gruppe gehabt haben kann, so das ideale Opfer. Wer weit weg ist, dem kann man alles in der Schuhe schieben. Und das ist ihm dann letzten Endes auch zum Verhängnis geworden. Und jetzt machen wir wirklich eine Pause von einer Viertelstunde, möglichst nicht länger. Danke. Also wenn man die Erklärung, Kampagnen, Aktionen und Diskussionen um die RZ und der RZ aus den letzten Monaten, aus der letzten Zeit einfach zusammenfasst oder das versucht zu interpretieren, kann man schon feststellen, dass es da einen eindeutigen Versuch gibt, aus der Krise, von der ich auch vorhin noch nicht berichtet hatte, aus der Krise rauszukommen, und als wesentlichen Ausdruck dessen kann man, glaube ich, diese Kampagne zur Flüchtlingsfrage, die im Spätherbst und bis in den Winter hinein betrieben worden ist, nehmen. Zwischen der Phase, über die Enno gerade berichtet hat, die Flüchtlingskampagne, und dem, wo wir vorhin darüber geredet haben, dem Ende der 70er Jahre, lagen ein paar Ereignisse und auch viele Aktionen der RZ. Zunächst einmal, hatten wir vorhin ja schon gesagt, gab es eine, man kann es ruhig Spaltung nennen, Ende der 70er Jahre zwischen einem sozialrevolutionären, internationalistischen Flügel. Nicht keine ganz saubere Spaltung, da blieben auch Individuen über, die sich dann so oder so verhalten haben, wie zum Beispiel Gerd Albatus. Aber generell war es so, dass Ende der 70er Jahre einige Leute die revolutionären Zellen verlassen haben und die Bewegung 2. Juni zu dem Zeitpunkt Leute verloren haben, beziehungsweise die Gruppen sich sehr stark verändert haben bis hin zur Auflösung. Und die Reste mussten sozusagen die Scherben zusammenkehren und dann Anfang der 80er Jahre auch mit Beginn einer neuen sozialen Bewegung hier in der BRD, die mit der Rekrutenvereinigung in Bremen damals im Mai 1980 und der Hausbesetzerbewegung in Berlin so ihren deutlichsten Ausdruck gefunden hatte, wieder neu aufbauen. Das ist dann auch relativ zügig, relativ gut gelungen. Es gab dann Anschläge, ihr seht das oben an der Tafel, gegen die Bundesanstalt für Arbeit. Es gab wieder gefälschte Fahrkarten. Es gab auch noch ein paar Aktionen gegen den US-Imperialismus. Insbesondere beim Regenbesuch gab es zahlreiche Anschläge gegen US-Hauptquartier, AFN hier in Berlin. Und es gab in Frankfurt halt die Kampagne gegen die Startbahn West. Da wollen wir heute nicht näher drauf eingehen. Die Rote Zora, Frauen in der RZ Rote Zora, haben weiter Aktionen gemacht gegen Frauenhändler, gegen Frauen in Weltmarkt, also zur Unterstützung von Frauen in Weltmarktfabriken gab es einige Aktionen. Sie haben aber auch damals angefangen gegen die Gen- und Reproduktionstechnologien, die ja heute ein viel drängenderes Thema eigentlich sind, Anschläge zu machen. Gegen Schering hier in West-Berlin, gegen Forschungszentrum in Braunschweig, Humangenetisches Institut in Münster, gegen die Aussonderung von Behinderten, ganz wichtiger Aspekt. Und eben auch andere Geschichten. Schon 1983 wurde in einem Papier über die deutsche Friedensbewegung, also Raketenherbst, Pershing-Stationierung und so weiter, von RZ und Rote Zora in einem gemeinsamen Papier geschrieben. Die neuen sozialen Bewegungen, das hat die Friedensbewegung auf den Punkt gebracht, verlaufen zunehmend quer zur Klassenfrage, überlagern soziale Inhalte und entwickeln sich in Teilen sogar nach rechts. Als ausschließlicher Bezugspunkt einer revolutionären Praxis werden sie fragwürdig. Jenes alte Ab in die Bewegung, das die Frage der Mobilisierung vor ihre Inhalte und Ziele stellt, reicht als Kriterium nicht länger aus. Das heißt, da war schon eine gewisse Desillusionierung mit der möglichen Massenbasis, mit der massenweisen Verankerung von revolutionären Zellen hier in der BRD eingetreten. Konsequenz damals in der Diskussion, eine Linke, die sich auf die Unterklassen, also Proletariat und Subproletariat bezieht, muss die Verlaufs- und Organisationsform ihres eigenen Widerstandes überdenken. Das heißt, die RZ haben zu dem Zeitpunkt eine Selbstkritik gemacht, die insbesondere ihre Vermassungsstrategie, also dieses Aufgehen, dieses Verankern und sich Verbreitern in neuen sozialen Bewegungen hier in der BRD beinhalte, in Frage gestellt hat. Weiter haben sie damals geschrieben, auch das eine Veränderung zu den 80er Jahren, zu den 70er Jahren, die dritte Welt kann in ihrer Gesamtheit nicht mehr als historisches Subjekt verstanden werden, von dem revolutionäre Veränderungen auch in den Zentren der Kapitalakkumulation ausgehen und als dessen verlängerte Arm der Widerstand hier sich definiert. Das ist eine Kritik an dem alten Antiimperialismus der 70er Jahre. Gleichzeitig scheint die Ära nationaler Befreiungskämpfe zu Ende zu gehen. Die Klammer zwischen einheimischen Eliten, also im Trikont, und Unterklassen ist brüchig geworden. Und der gemeinsame Kampf um soziale Befreiung in den Metropolen wie auch in der Dritten Welt wird zur materiellen Grundlage eines neuen Internationalismus. Flüchtlinge sind eigentlich ein Ausdruck einer weltweiten Bewegung. Die Flüchtlinge, die hier anlanden, sind anders als zum Beispiel die Arbeitsmigranten aus den 60er Jahren aus Südeuropa, kommen aus anderen Beweggründen eigentlich her. Sie sind praktisch die Speerspitze derjenigen, die in den drei Kontinenten mobilisiert worden sind. Diejenigen, die dort in Flüchtlingslagern leben, die durch Kriege, durch Counterinsurgency-Aktionen, durch Umsiedlungsprogramme und so weiter aus ihren Zusammenhängen vertrieben worden sind. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt also Aktionen, also eine Politik macht, die sich auf dieses soziale Subjekt bezieht man sich jetzt eben nicht nur auf die Asylanten in diesem juristischen Sinne, sondern man bezieht sich auch gleichzeitig auf diesen sozialen Prozess, der international dahinter steht. Was gleichzeitig noch aus der Erklärung der RZ zu dieser Flüchtlingskampagne zu entnehmen ist, dass sie im Grunde neben dieser internationalen Migration, die sich hier in Form der Flüchtlinge bemerkbar macht, die uns hier praktisch vor die Tür gelegt ist, einen zweiten Bereich sehen, der sich mit diesem ersten Bereich mischt, nämlich den Bereich hierzulande von Arbeitslosigkeit, von entgarantierter Arbeit, von prekären Arbeitsverhältnissen, von ausgegrenzten Alten, von Rentnern, von sogenannten Behinderten und so weiter. Ein Sektor, der zunehmend sich unter dem Sammelbegriff geradezu von Massenarmut auch, also hierzulande einen viel größeren Raum annimmt, auch in der im Alltag und in der auch in der politischen Diskussion. Man muss halt sehen, dass die Aktion der RZ sich im Grunde versucht, auf beides zu beziehen. Sie sagen, dass sich im Grunde in der Möglichkeit der Vermischung zwischen diesen beiden Sektoren sowas wie eine einzigartige soziale Brisanz rauskristallisieren könnte, auf die einfach eine revolutionäre Organisation vorbereitet sein muss, auf die man sich einfach auch beziehen muss. Das ist ein Prozess, der sich offensichtlich im Entstehen ist, und es ist durchaus anzunehmen, dass in der Vermischung beider Prozesse sich also einfach eine sehr starke soziale Brisanz entwickeln wird. Es wurde so eingeschätzt, dass hier in der BRD eine neue Massenarmut auftritt, die Unterklassen sich erheblich verbreitern und dass zugleich aufgrund der weiteren Verelendung im Trikont ein neues Subjekt, nämlich die Flüchtlinge, nicht mehr nur die politischen, sondern auch die Migranten, als Vorboten dieser Armut oder als Auswirkung dieser Armut im Trikont hier in die Metropole kommen, und dass das Zusammenkommen von einer weiter verarmten weißen Unterschicht und diesen Migranten hier zu einer neuen Situation führen würde, auf die sich eine revolutionäre Organisation, so wie die RZ sich auch verstanden haben, vorbereiten müsste. Die Flüchtlingskampagne ist also nicht als Kampagne der Solidarität mit den Flüchtlingen zunächst begonnen worden, sondern als ein revolutionäres Projekt. Die RZ haben dann damals schon dazu geschrieben, 1985, noch wissen wir nicht, ob sich an der Flüchtlingsfrage antiimperialistische Politik mit Konfrontationslinien im entgarantierten Sektor, also der weißen Unterklassen, verbinden wird. Aber der Kampf um das faktische Aufenthaltsrecht für Flüchtlinge ist auch dann richtig, wenn er vorerst von den weißen Schichten des Proletariats weitgehend isoliert bleibt. Weiter heißt es da, die Flüchtlingsfrage ist keine humanitäre oder juristische Frage und sie beschränkt sich auch nicht auf die Frage des politischen Asyls. Sie ist Teil eines globalen Klassenkampfes. Die Flüchtlingskampagne damals begonnen, weil sie im Rahmen eines globalen Klassenkampfes unten gegen oben agieren wollten. Das war der ursprüngliche Ansatz. Ich denke, dass das aber auch das Problem der Flüchtlingskampagne war, denn wie RZ dann schon am Anfang geschrieben hatten, stellte sich irgendwann heraus, dass man eher Aktionen in Solidarität mit einzelnen Flüchtlingen machte oder mit Roma und Sinti zum Beispiel, um die zu unterstützen oder um denen Räume zu schaffen. Dass da aber diese Verbindung mit den proletarischen weißen Unterschichten ausblieb, diese revolutionäre Sprengkraft, die man sich erhofft hatte, durch diese neue Konstellation überhaupt nicht zustande kam. Nichtsdestotrotz hat man solidarisch weiter Aktionen gemacht, um Flüchtlinge zu unterstützen. Ein paar davon sind hier auch aufgelistet, ein paar sind auch Gegenstand des Prozesses, der heute begonnen hat. Ja, ich kann dir ja kurz vorlesen, also Ausländerpolizei Hamburg, Ausländerzentralregister Köln, Oberverwaltungsgericht Lüneburg, die waren für Asylentscheidungen zuständig. Das Deutsche Rote Kreuz Präsidium in West-Berlin, die hatten damals was mit der Unterbringung von Flüchtlingen zu tun, wie auch heute wieder oder bis vor kurzem. Die Ausländerbullen in Hagen und Hamm, die Lufthansa, gegen die wieder eine Kampagne läuft, damals schon 1986 wegen ihrer Beteiligung an Abschiebungen angegriffen. Nun war es ja auch so, dass 1992 eine revolutionäre Zelle ein relativ weit rezipiertes Papier das Ende unserer Politik veröffentlicht hat, in dem sie unter Berufung auf die bisherigen Misserfolge der Flüchtlingskampagne zu begründen versuchten, warum sie ihre Praxis, ihre illegale militante Praxis eingestellt haben. Das Papier jetzt im Einzelnen zu referieren möchten wir nicht. Im Prinzip war es auch klar, es lief darauf hinaus aufzuhören. Die Begründung könnte man im Einzelnen auseinandernehmen. In der Interim ist vor kurzem auch ein Brief veröffentlicht worden, Brief an Luca, der, woher auch immer er stammen mag, ein relativ umfangreiche und gute Gegenposition bietet. Wir beide waren ja 1992, als dieses Papier Ende unserer Politik erschien, noch im Knast. Und wir haben das da aus diesem speziellen Sichtwinkel wahrgenommen. Hatte damals eine Position gehabt, 1992, also zum Knast, dass er eben soziales Terrain ist. Dem hat es auch vorher lange Auseinandersetzungen vorausgegeben. Als ich mich da 1981 anders als meine RAF-Genossinnen positioniert hatte, und hatte dann eben Positionen, also von da aus also auch in die Auseinandersetzung einzugreifen. Und die Knäste hatten sich eben im Laufe der Jahre auch immer mehr verändert von der Zusammensetzung her. Also in dem Jahr 92 war es dann so, dass in den Knästen, wo ich war, waren inzwischen über 50% Ausländer gewesen, zum Teil aus über 50 Nationen. Und insofern hatte ich auch in meinem Alltag im Knast eben auch einen sozialen Zusammenhang gehabt mit vielen, die eben von Abschiebungen bedroht waren, den Rassismus auch hautnah mitgekriegt haben, die beispielsweise 89 auch anders erfahren haben wie viele Linke, die von Anfang an gespürt haben, nicht da kommt jetzt was ganz Befreiendes, sondern da kommt für sie gleich was sehr Bedrohliches, nämlich der offen auftretende Rassismus und eben auch Antisemitismus. Und in so einer Situation war erstmal für mich in diesem Zusammenhang die Begründung, die es dann gab 1992, nicht sehr einleuchtend gewesen. Man muss auch nochmal rekapitulieren, dass davor Hoyerswerda gelaufen ist, Rostock kurz vorher anstand, und es die Frage war, wenn man mit dieser Kritik, was alles nicht gelaufen ist, begründet, damit aufzuhören, hätte man genauso gut die Frage stellen können, wäre es jetzt gerade auch wichtig, auf diesem Hintergrund eben das, was es eben auch an Erfahrungen und Strukturen gibt, eben auch da gerade einzusetzen, um beispielsweise diejenigen, die von solchen Pogromen oder so einer Stimmung bedroht werden, um die eben auch zu schützen. Das Ähnliche, den ähnlichen Haken ist mit dem Papier gewesen zu Gerd Albatus. Dafür gab es jeweils immer gute Gründe auch anzuführen, warum es diesen Kontext draußen in der Linken nicht mehr gibt, um diese Politik fortzuführen. Da können wir uns auch gleich darüber auseinandersetzen. Ich finde die zum Teil auch ganz berechtigt oder naheliegend. Aber es ist natürlich auch so gewesen, dass man sieht, die eine Aktion 1991 gegen Kaiser bei der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück, das wäre eigentlich auch eine Geschichte gewesen, wo man aus der Erfahrung heraus also auch andere Prioritäten hätte setzen müssen. Also das war für mich zumindest in dieser Situation nicht sehr einleuchtend gewesen. Natürlich hat man im Knast natürlich so einen sehr eingeschränkten Blickwinkel natürlich auch, kriegt die ganzen Diskussionen, Auseinandersetzungen in der Linken zumindest sinnlich nicht richtig mit. Aber es war von daher für mich erstmal ein Punkt mit vielen Fragezeichen. Und ich finde es ja auch von daher wichtig, auch in der Auseinandersetzung hier, dass wir eben auch die Geschichte hinterfragen, wo sie verworfen, kritisiert, selbstkritisch reflektiert werden muss und was dafür für die anstehenden und aktuellen Auseinandersetzungen auch wichtig sein kann zu lernen. Wir wollten mal einen Versuch machen, hinter dieses Ende unserer Politik darüber hinauszugehen und zu überlegen, warum die RZ offensichtlich tatsächlich ihre Praxis eingestellt haben, was die wirklichen Gründe dafür sind. Zum Großteil ist das Spekulation, aber ich denke, eine durchaus begründete Spekulation. Und es gibt generelle Probleme, die jede Stadtguerilla in der BRD immer hatte oder haben wird, auch falls es jemals wieder eine gibt. Und die RZ hatten von Anfang an immer strukturelle, ganz bestimmte Probleme, die sich letzten Endes meiner Ansicht nach gehäuft haben und die dann auch zum Ende oder zum Einstellen der Praxis geführt haben. Die RZ waren immer abhängig vom Zustand der Linken. Wenn sie neue Leute haben wollten oder eben von der Unterstützung der Linken, Und immer wenn die Linke hier in eine Krise gekommen ist, und das ist sie Anfang der 90er eindeutig gewesen, dann holte diese Krise der Linken auch unmittelbar die RZ ein. Sie war immer vom Zustand der Linken abhängig. Das kann man nicht getrennt von der Linken sehen, die RZ-Geschichte. Sie hatte eben auch das grundsätzliche Problem, was ETA oder IAA als andere Befreiungsbewegungen eben nicht haben, dass die RZ nie einen legalen Arm hatte. Es war immer die Frage, wie sich erfolgreiche Aktionen, und es hat ja ein paar gegeben in der RZ-Geschichte, in politische Erfolge umsetzen lassen. Wo ist die politische Kraft, die das weiterträgt? Es kann auch nur die legale, linksradikale Linke sein. Wenn die das nicht kann, dann laufen auch die besten Aktionen irgendwann ins Leere. Weiteres Problem, dass das an sich vorteilhafte Zellenkonzept, das heißt die Trennung in autonome verschiedene Zellen, die nicht unbedingt miteinander verbunden sind, die nur indirekt miteinander kommunizieren, aus Sicherheitsgründen ist das sehr sinnvoll, dass das aber auch langfristig Probleme schaffen kann. Es kann nämlich zu Spaltungen kommen, wenn diese verschiedenen Zellen, die ja nur sehr rudimentär miteinander kommunizieren, sich nicht mehr einig sind. Wenn sich die Bedingungen, in denen die unterschiedlichen Zellen agieren, sich beginnen stark zu verändern, dann wird irgendwann die Einheit der revolutionären Zellen zerfallen. Das ist meiner Ansicht nach Anfang der 90er Jahre auch der Fall gewesen. Noch ein Problem, ganz wichtig, im RZ-Konzept, was ja ein Agieren aus der Legalität heraus vorsah, passt was nicht, wenn Leute, RZ-Leute, illegalisiert werden, wenn sie untertauchen müssen. Was machst du mit denen? Entweder sie gehen ins Exil, dann fallen sie für eine weitere Praxis aus, oder sie agieren als Illegale weiter für die RZ. Dann hat aber die RZ genau das Problem, was die RAF und der 2. Juni früher auch hatten, nämlich einen Haufen Logistik am Hals, und dann ist eigentlich die RZ-Konzeption an dem Punkt durchbrochen. Das ist ein Punkt gewesen, der in verschiedenen Phasen meiner Ansicht nach eine sehr große Belastung von RZ bedeutet hat, diese Illegalisierung von Mitgliedern. Die Konzentration der RZ auf die Flüchtlingskampagne aus den genannten strategischen revolutionären Absichten heraus war einerseits ein wichtiger Anstoß für die linke Flüchtlingsarbeit, war auch wichtig für die Flüchtlinge, um sie zu unterstützen. Aber andererseits war es natürlich auch eine Verengung einer einmal als gesamtgesellschaftlich revolutionär angetretenen Gruppe auf ein Thema. Und das war im Endeffekt dann auch die Abkehr vom gesamtgesellschaftlichen revolutionären Ansatz, soweit auch immer man den überhaupt aufrechterhalten kann heute. Und dann taucht irgendwann das Problem des sogenannten bewaffneten Reformismus auf. Das heißt, wir machen noch Aktionen, um einzelne Missstände zu bekämpfen, was ja auch richtig ist und legitim ist. Und es ist, die Flüchtlingskampagne war auch mehr als legitim. Aber dabei geht verloren das, was eine revolutionäre Organisation mal angetrieben hat, der Wille zur Revolution, der ein ganz starkes Motiv ist. Dafür tust du ja einiges. Du bist ja bereit, einiges zu riskieren, wenn du denkst, du kriegst es so weit hin, dass irgendwann mal, wenn nicht du, so dann doch die nächste Generation sowas wie eine Revolution hier, generellen Umsturz und eine Lösung aller Probleme schafft. Aber das war halt auch nicht mehr gegeben. Die subjektiven Probleme mit der Doppelexistenz, das mag sich ein bisschen merkwürdig anhören, aber ihr müsst ja auch sehen, dass die Guerillagruppen hier in der BRD, das waren immer nur relativ wenige Leute. Ein paar Dutzend maximal, meistens weniger. Und wenn bei ein paar Dutzend ein halbes Dutzend ausfällt, aus persönlichen Gründen, dann macht sich das schon bemerkbar. Und gerade diese RZ-Struktur, dass man in der Legalität lebt, aber in der Illegalität Praxis macht, die führt, wenn das legale Leben zunehmend weniger revolutionär wird, das kennen ja wahrscheinlich einige auch, die hier sitzen, die Wohnung, die Arbeit, die Beziehung, alles wird ein bisschen gemütlicher. Es hat nicht mehr so den Drive von neu und von kämpfen wollen, wie es vielleicht in den 70ern mal war. Und das ist ja auch der Raum, in dem sich die RZ-Mitglieder, wenn sie älter werden, dann zwangsläufig aufhalten in ihrem legalen Umfeld. Das prägt, das ist so ein Sachzwang, der prägt dich. Und die illegale RZ-Struktur, das ist ja in der Praxis vielleicht mal ein Treffen einmal die Woche, vielleicht auch nur einmal im Monat mit ein paar Leuten, die auch die gleichen Probleme haben wie du im legalen Alltag, das fängt das ja nicht unbedingt auf. Das heißt, die prägende Kraft des Illegalen, der illegalen Struktur, ist weitaus weniger stark als die der legalen Struktur, in der du lebst. Und wenn dann noch allgemeine Schwierigkeiten wie die eben genannten dazukommen, vielleicht auch eine Demoralisierung durch mangelnde Resonanz auf Anschläge oder durch fehlgeschlagene Aktionen, dann kann schon bei Leuten die subjektive Frage auftauchen, wozu eigentlich der ganze Aufwand? Die Solidarität mit den Flüchtlingen, die kann ich da auch in legalen Strukturen ganz gut ausüben, auf andere Art und Weise, durch Veröffentlichungen oder durch legale Demonstrationen. Dafür muss ich mir doch hier jetzt nicht mehr nachts mit 45 noch durch den Busch robben. Oder wie alt auch immer jemand dann ist, wenn er auf jeden Fall, das ist dann ein Problem, die Überalterung. Ich weiß jetzt nicht, ich sehe das nicht, ob die Älteren oder die Jüngeren lachen, aber... Gut, aber ich denke, es ist vielleicht deutlich geworden, dass solche subjektiven Probleme oder auch, man kann es vielleicht auch eine Vergreisung der revolutionären Zellen nennen, unterstelle ich jetzt mal, dass das ein Problem ist, was auch zu so einem schleichenden Ende ohne endgültige Abschlusserklärung und so weiter beitragen kann. Das heißt, dieses Sammelsurium an organisatorischen Problemen, an subjektiven Problemen führt dann zu einer politischen Konsequenz, nämlich aufzuhören. Bloß, dass diese politische Konsequenz nicht richtig benannt worden ist. Das, denke ich, ist der Fehler gewesen. Und so eine Erklärung oder so eine, naja, so eine abschließende Erklärung der RZ würde ich mir dann doch noch wünschen, weil das auch das wäre, von dem man dann ausgehen könnte bei weiteren Diskussionen. Ja, von uns aus würden wir jetzt die Diskussion eröffnen. Das Zitat, was da oben eingeblendet ist, ist von 1975 aus einer der ersten Veröffentlichungen der Revolutionären Zelle. Sie haben damals geschrieben, Sie sehen es als eine Ihrer Hauptaufgaben an, immer wieder die Linke mit der Frage des bewaffneten Kampfes konfrontieren. Das haben wir heute Abend hier ein bisschen versucht. Und da wir natürlich auch Fragen an euch haben, denn die letzten, wir haben mehrere Veranstaltungen dieser Art gemacht in westdeutschen Städten, die waren immer so überfüllt. Und wir haben uns dann irgendwann mal gefragt, und das ist die erste Frage an diesem Abend, die wir an euch richten, die müsst ihr nicht alle und auch nicht gleich beantworten. Warum seid ihr überhaupt zu einer Veranstaltung über die RZ gekommen? Das ist unsere Frage.